nicht nur der Sommerwind, der mich noch heut zum Träumen bringt. Das kam mir spanisch vor. Immer dann, wenn Sancho die Gitarre nahm, fing auch mein Herz zu singen an. Und das klang so, Señor. Lass uns in den Sommer fliehen, ich weiß doch schon wohin, zu Antonio. Endlich wieder Sonne pur, für ein paar Wochen nur bei Antonio. Dolce Vita am nachtblauen Meer und Gitarren von irgendwoher. Und wir tun so, als ob unser Leben ein Sommer wär. Bald sind wir alle wieder da, Antonio, sind der Sonne nah, Antonio. Und du weißt genau, Antonio, dein Amore mio fehlt mir so. Es ist nicht nur dein roter Wein, Antonio, schon wegen dir allein, Antonio. Wegen Tiamo und Romantica bin ich jeden. Sind wir alle wieder da, Antonio, sind der Sonne.